Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Alle Anstrengungen, diese stolzen Gallier zu besiegen, sind umsonst. Denn was sollen die Römer, auch wenn sie noch so gut im Kämpfen sind, schon gegen einen Zaubertrank ausrichten? Bei allen Göttern, was ist euch zugestoßen? Waren euch die Angreifer zahlenmäßig überlegen? Zahlenmäßig überlegen kann man nicht sagen. Aua, sie waren nur einer. Was? Und kaum größer als ein gallischer Hahn. Beim Jupiter. Hinter der Kraft dieser Gallier muss ein Geheimnis stecken. Ja, ja. Wehe den Besiegten. Ich meine, wehe Victis. Während die Römer mit ihrem Latein fast am Ende sind, geht das Leben im gallischen Dorf seinen gewohnten Gang. Asterix kommt vergnügt von seinem kleinen Jagdausflug zurück, mit einem Keiler, einem Wildschwein auf der Schulter. Asterix, das ist der Held dieses Abenteuers. Ein listiger, kleiner Krieger, voll sprühender Intelligenz, dem alle gefährlichen Aufträge bedenkenlos anvertraut werden. Asterix schöpft seine übermenschliche Kraft aus dem Zaubertrank des Druiden Miraculix. Da bist du ja wieder, Asterix. War was Besonderes? Nein. Ach doch, ich hab 4 Römer verkeilt. So, gut. Obelix, kommst du zum Wildschweinessen zu mir? Ich komme sofort. Ich muss nur noch 2 Hinkelsteine ausliefern. Obelix ist der dickste Freund von Asterix. Seines Zeichens Lieferant für Hinkelsteine. Großer Liebhaber von Wildschweinen und wilden Raufereien ist er stets bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um mit Asterix ein neues Abenteuer zu erleben. In seiner Begleitung befindet sich fast immer Idefix. Der einzige als umweltfreundlich bekannte Hund, der vor Verzweiflung aufheult, wenn man einen Baum fällt. Natürlich lässt Obelix sich kein Wildschweinessen entgehen. Und wie abgemacht, steht er bald vor der Tür von Asterix Hütte. Njam, njam, Asterix! Komm rein, Obelix! Der Braten ist fertig! Das sieht aber gut aus. Die Römer sind jetzt bestimmt sauer und starten eine neue Offensive. Bah, solange unser Druide Miraculix weiterhin seinen Zaubertrank für uns mixt, können uns die Römer nichts anhaben. Ja, bist du fertig? Wir könnten doch gleich mal den Druiden aufsuchen. Ich bin schon lange fertig. Dann komm mit. Miraculix, der ehrwürdige Druide unseres Dorfes, schneidet Misteln und braut Zaubertränke. Sein größter Erfolg ist ein Trank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Doch Miraculix hat auch noch andere Rezepte in Reserve. Im Augenblick befindet er sich gerade im Wald, hoch oben in einem Baum. Der hockt bestimmt da oben in den Zweigen und schneidet Misteln mit seiner Goldsichel. Miraculix! Oh, Druide! Aus! Ja. Du hast mich erschreckt. Jetzt habe ich mich mit meiner Sichel geschnitten. Oh, entschuldige. Heute wäre meine Ration Zaubertrank mal wieder fällig, Miraculix. Gut, in Ordnung. Kommt mit zu mir. Miraculix führt die beiden Krieger zu seiner Höhle im Dorf. Dort steht auf einem Feuerplatz bereits ein großer, brodelnder Kessel mit einer dampfenden Flüssigkeit. Hier ist der Zaubertrank, der unbesiegbar macht. Der Trank, der für bestimmte Zeit gewaltige Kräfte verleiht. Wie lautet eigentlich das Rezept für diesen Trank, O Druide? Die Herkunft dieses Rezepts verliert sich in grauer Vorzeit. Es wird allein von Druidenmund zu Druidenohr weitergegeben. Alles, was ich dir sagen kann, Asterix, ist, dass Mistel und Hummer drin sind. Hummer muss nicht unbedingt sein, aber er macht die Mixtur schmackhafter. Darf ich auch mal? Nein, Obelix, und das weißt du genau. Ja, du bist als Säugling in den Kessel gefallen. Dadurch hält die Wirkung für immer an. Mehr davon zu trinken wäre gefährlich. Danke, Druide. Mein Belenus, das ist einfach ungerecht. Obelix bekommt keinen Zaubertrank. Lass mich dir die Hand schütteln, Miraculix. Hula, Asterix. Ich habe dir doch gesagt, dass du mir nach dem Zaubertrank nicht die Hand drücken sollst. Stimmt. Ich hatte ganz vergessen, wie stark ich bin. Währenddessen ist die Stimmung im Römerdorf lange nicht so gut. Der Centurio hat seine Legion versammelt. Ruhe, Soldaten! Seit Jahren belagern wir diese Gallier und sie halten uns zum Narren. Die Provokation von heute Morgen überschreitet das Limit. Einer gegen vier, das ist doch nicht mehr lustig. Die vergatteiern uns. Hinter der Kraft dieser Gallier steckt ein Geheimnis, O Centurio. Das müssen wir herausfinden. Du hast recht, Caligula Minus. Das müssen wir, und zwar schnell. Caesar in Rom wird allmählich ungeduldig. Ich brauche einen Freiwilligen, der zu den Galliern spionieren geht. Wie auf Kommando reagieren die Römer. Aber anders als erwartet. Einer dreht sich um, einer schaut auf den Boden, einer blickt pfeifend in die Luft. Und alle rücken langsam und möglichst unauffällig weiter nach hinten. So viele Freiwillige? Da werden wir wohl die Reise nach Rom veranstalten müssen, um den Spion zu finden. Die Reise nach Rom. Bei diesem altrömischen Spiel wird ein Stuhl weniger hingestellt, als Legionäre da sind. Sobald die Musik abbricht, setzt sich jeder hin. Derjenige Legionär, der keinen Stuhl erwischt, hat verloren. Immer ich? Ich gehe nicht zu den Galliern. Der Dank Caesars ist dir gewiss, wenn du zu den Galliern gehst, Caligula Minus. Ich gehe aber nicht zu den Galliern. Ich lass dich aufspießen wie ein Hähnchen, wenn du nicht zu den Galliern gehst. Schon gut, ich gehe zu den Galliern. Macht mir aus dem da einen Gallier. Ja, das macht Gott sofort. Komm her. Bald darauf ist man soweit. Caligula Minus ist ohne Uniform kaum wiederzuerkennen. Ah, da kommen Sie ja mit Caligula Minus. Ich bin gespannt. Legt ihn in Ketten. Hey, was soll denn das? Wir werden dich in der Nähe des gallischen Dorfes aufsetzen. Wenn die Gallier dich sehen, werden sie dich befreien. So findest du bei ihnen Zutritt und sie vertrauen dir ihr Geheimnis an. Was hältst du von meinem Plan? Überhaupt nichts. Ich habe kein Wort verstanden. Nehmt ihn mit! Glaube ich nicht. Hey, etwas sanfter, wenn ich bitten darf. Ich bin ein falscher Gefangener, aber ein echter Römer. Zu Fuß marschieren die Römer los in Richtung gallisches Dorf. Und wie es der Zufall will, befinden sie sich genau auf dem Weg, auf dem Asterix und Obelix gerade unterwegs sind. Eine tüchtige Rauferei wäre jetzt genau das Richtige für mich, Obelix. Lag dir das aus dem Kopf, Asterix? Die Römer sind vorsichtiger geworden, weil sie dauernd eins aufs Haupt kriegen. Halt! Aber Kettengerassel, Schritte, Wehgeschrei. Verstecken wir uns da oben im Baumwipfel. Ich glaube, wir können gleich unsere Muskeln einsetzen. Los, komm rauf, Obelix. Ich komm ja schon. Bei allen Göttern wäre ich doch in Rom geblieben. Stadt in Caesars Legionen Ruhm und Reichtum zu suchen. Oh, keinen Sesterz ist meine Haut mehr wert. Nie mehr werde ich seit dem Bocca Romana essen können. Oh, von meiner Mami gekocht. Oh. Warum der Römer nicht von Spaghetti spricht? Die gab es damals noch nicht im heutigen Italien. Sie wurden erst viel später von Marco Polo aus China eingeführt. Aber die anderen Römer haben im Moment auch ganz andere Sorgen. Wenn sie nämlich von den gallischen Horden überfallen werden, wird Caligula Minus als einziger verschont bleiben. Trotzdem wollen die Römer sich nur der Form halber zur Wehr setzen, denn das Ganze ist ja ein Trick. Und da sind die Gallier auch schon. Römer mit einem gefangenen Gallier. Den müssen wir befreien. Beim Teutates, auf geht's! Ich fühle mich heute ein bisschen lächerlich, tu nicht auf. Ja, überhaupt keine Kondition. Sie sollten sich fit halten. Mehr Vollwertkost essen. Keiner mehr übrig. Und wenn wir sie wiederbeleben und nochmal von vorne anfangen? Nein, komm, es ist schon spät. So, und dir nehmen wir besser gleich die Ketten ab. Aber dazu braucht ihr doch Werkzeug, einen Hammer. Selbst ist der Mann. Jetzt bist du frei. Ja. Übrigens, wer bist du überhaupt? Ich bin Caligula Minix. Ich wohne in Lutetia und wollte hier in Armorica Urlaub machen. Da haben mich die Römer geschnappt. Aber im übrigen Land leben die Römer doch mit den Galliern in Frieden. Ja, aber weil ich so aufgeweckt und pfiffig wirke, halten sie mich für einen Spion. Die Römer blicken einfach nicht durch. Die heldenhafte Legionärstruppe kehrt inzwischen in das befestigte Römerlager von Kleinbonum zurück. Sofort wird dem Centurio von den Ereignissen berichtet. Nicht so schnell. Ein großartiger Sieg für uns. Ich hoffe, dass Caligula Minus mit heiler Haut zurückkehrt, um berichten zu können. Sonst fahre ich nämlich aus der Haut. Asterix und Obelix bringen den als Gallier verkleideten Römer in ihr Dorf. Gleich sind wir in unserem Dorf. Dort bist du in Sicherheit. Da gibt es nur Gallier. Super. Begeistert werden sie empfangen. Alle sind neugierig, was Asterix und Obelix da mal wieder mitgebracht haben. Auch ein kleiner Junge mit einem großen Messer kommt vorbei. Aber hier ist ja alles bewaffnet. Ja, wir müssen jederzeit gegen einen Angriff der Römer gewappnet sein. Hui, sehr vernünftig. Komm, wir stellen dich jetzt Majestix, unserem Chef, vor. Gut, ja, natürlich. Majestix heißt den Gast willkommen und fordert ihn auf, sich wie zu Hause zu fühlen. Trubadix möchte gleich eine Willkommenshymne anstimmen. Oh, nein, bitte nicht! Gnade. Aber dem stimmen die anderen nicht zu. Dann sieht der Römer sich ein wenig im gallischen Dorf um. Bis zum Essen kannst du ruhig ein wenig herumwandern. Aber geh nicht zu weit, wegen der Römer. Gut. Ein Waffenschmied. Ich bin gespannt, mit was für Werkzeug die hier Metall bearbeiten. Pustekuchen. Von wegen Werkzeug. Mit den Fäusten. Beim Jupiter mit den Fäusten. Auch die nächsten Eindrücke sind sehr verwirrend für den römischen Spion. Obelix trägt einen gewaltigen Hinkelstein auf einer Hand spazieren. Asterix zieht einen Wagen, der fast bis zum Himmel mit großen Baumstämmen vollgeladen ist. Sie sind wirklich sehr stark. Ich frage mich, ob Gaius Bonus nicht recht hat. Es steckt ein Geheimnis hinter dieser Kraft. Caligula Minix, Essen kommen, es gibt Wildschwein. Ach, Essen, das ist gut. Sagt, steckt hinter euren übermenschlichen Kräften ein Geheimnis? Ja, aber ich kann es dir nicht verraten. Isst ein Wildschwein, bevor es kalt wird. Warum kannst du mir dieses Geheimnis denn nicht verraten? Und wann es ein Geheimnis ist. Oh, na, hört mal. Das ist aber nicht recht. Wo kommen wir denn dahin, wenn nicht mal mehr die Gallier einander trauen? Wenn ich so stark wäre wie ihr, dann könnte ich die römischen Linien durchbrechen und nach Lutetia zu den Mainen zurück. Die Familie, die macht sich bestimmt Sorgen. Obelix, was sollen wir tun? Wir könnten sein Wildschwein essen. Komm, Caligula Minix, wir gehen zu unserem Druiden. Er hockt bestimmt auf einer Eiche. Heute ist der sechste Tag nach Vollmond, da enthalten die Misteln bekanntlich besonders stark Zauberkräfte. Druide! Aus! Asterix, ich hab dir doch gesagt, du sollst mich nicht so erschrecken, wenn ich mit der Sichel arbeite. Warte, ich komme herunter. So, also, was willst du von mir? Ich? Nichts. Aber mein Freund Caligula Minix hätte gern das Geheimnis unserer Kräfte erfahren. Kommt nicht in Frage. Aber ich muss doch wieder heim, zurück zu meiner Familie, meine Arbeit wieder aufnehmen. Als was arbeitest du denn? Ich bin Fremdenführer. Ich zeige den Barbaren, die als Touristen kommen, Lutetia bei Nacht. Nun, Druide? Nein. Nein und nochmals nein! Schon gut, ausgezeichnet. Ich hab schon verstanden. Ich werde versuchen, auch so heimzukommen. Und wenn mich die Römer nach Rom verschleppen und im Zirkus den Löwen zum Fraß vorwerfen, werde ich zwischen jedem Bissen der Löwen schreien, Miraculix, der Druide ist schuld! Miraculix, der Druide ist schuld! Na schön, meinetwegen. Caligula Minix, komm zurück! Ja, komm zurück! Ich bin bereit, dir mein Geheimnis zu zeigen. Du sollst sogar davon kosten dürfen. Ein Geheimnis, das man essen kann? Alles herkommen! Miraculix, unser Druide, braut den Zaubertrank! Oh! So geschieht. Miraculix setzt einen riesigen Kessel auf ein Feuer und braut aus dem nur ihm bekannten Zutaten den einmaligen Zaubertrank der Gallier. Eine Portion dieses Tranks wird dir die nötige Kraft verleihen, heil nach Lutetia zurückzukehren. Aber die Wirkung vergeht rasch. So, der Trank ist fertig. Trink! Das Gebräu soll ich trinken? Also gut. Schmeckt wie Gemüsesuppe. Oh, das Aroma kann ich verändern, sei es als Fischsuppe, Käseomelett, Ente in Orangensauce oder Schokoladenmus. Aber ich fühle gar nichts Besonderes. Ah, dann versuch mal den Stein dort hochzuheben. Was denn? Den hier? Ja. Das schaffe ich nie. Miraculix zeigt auf einen riesigen Felsbrocken. Caligula greift den Felsen, ohne wirklich an seine Kräfte zu glauben. Aber dann gelingt es ihm, den Stein einfach hochzuheben. Ja, er ist so begeistert, dass er ihn sogar hoch in die Luft wirft. Allerdings, was man nach oben wirft, das fällt doch wieder herunter. Kommt, steht auf! Ja, dieser Trank verleiht Riesenkräfte, aber unverwundbar macht er nicht. Dafür gibt's einen Extratrank, aber das gehört nicht hierher. Dann erklärt Majestix das Fest für eröffnet. Majestix ist der Häuptling des Stammes. Ein majestätischer, mutiger, argwöhnischer alter Krieger, von seinen Leuten respektiert, von seinen Feinden gefürchtet. Majestix fürchtet nur ein Ding, dass ihm der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Doch wie er selbst sagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Für die Musik beim Fest ist Trubadix zuständig. Trubadix ist der Barde der Gallier, ein Sänger und Musiker mit seiner Leier. Die Meinungen über sein Talent sind geteilt. Er selbst findet sich genial. Alle anderen finden ihn unbeschreiblich. Doch wenn er schweigt, ist er ein fröhlicher Geselle und hochbeliebt. Ausgelassen tanzen die Gallier auf dem Dorfplatz herum. Sie reichen sich die Hände, ziehen sich am Schnurrbart. Und ziehen sich am Schnurrbart? Au! Jetzt ist der Bart ab. Ja, also, naja, also, das ist ein Wechselbart. Der letzte Schreien, Lutetia. So. Ich glaube nicht, dass du ein Gallier bist. Ich glaube, du bist ein römischer Spion. Da bleibt dem Römer nur noch eine Möglichkeit. Nachdem sein falscher Schnurrbart ihn entlarvt hat, saust er wie der Blitz aus dem gallischen Dorf. Haltet ihn! Zwecklos ihm nachzurennen. Er hat gerade Zaubertrank getrunken. Er ist praktisch unbesiegbar. Dein Gebräu ist schuld daran, dass er uns entkommt. Bei meiner Goldsichel. Du hast mich so lange genervt, bis ich ihn davon habe trinken lassen. Bah! Macht nichts. Der Spion weiß sowieso nicht viel und die Wirkung des Trankes geht rasch vorbei. Inzwischen rast Caligula Minus ins Römerlager Kleinbonum. Gaius Bonus, ich weiß, warum die Gallier so stark sind. Nun? Sie haben einen Zaubertrank. Zaubertrank? Wo ist dieser Zaubertrank? Hier drin in meinem Bauch. Komm, Caligula Minus, ich will sehen, wie sich dieser Zaubertrank auswirkt. Verhau die vier großen Krieger dort drüben. Klar, gut. So, das wär's. Sagenhaft. Zu dumm, dass wir keinen Zaubertrank hier haben, um das Rezept herauszubekommen. Tja, wirklich sehr dumm. Vielleicht sollte man dir den Bauch aufschlitzen wie bei einem Karnickel. Versucht's doch mal. Ich verstehe, dass du da nicht mitspielst. Und die Wirkung dieses Zaubertranks, wie lang hält die an? Das, O Centurio, das weiß ich nicht. Gut. Heb den großen Stein da mal hoch, Caligula Minus. Bitte sehr! Umwerfend. Halte den Stein weiterhin hoch, Caligula Minus. Aber gern. Wenn er dir zu schwer wird, ist das ein Zeichen, dass die Wirkung des Zaubertranks vorbei ist. Mehrere Stunden vergehen, in denen Caligula Minus wie eine Statue mit dem Felsbrocken auf den ausgestreckten Armen dasteht. Dann, plötzlich, beginnt er zu zittern und wird unter dem Felsen begraben. Nun, fühlst du dich jetzt immer noch stark? Leider nein. Es ist aus. So ein Pech. Denn schon stürzen sich die Krieger, die er vorher auf Befehl des Centurio verprügeln musste, auf Caligula Minus. Und der Centurio entwickelt einen Plan. Ich muss unbedingt an das Rezept kommen. Mit dem Zaubertrank könnte ich Imperator werden. Gaius Caesar! Wenig später bei den Galliern. Ich gehe jetzt in den Wald, Misteln schneiden. Soll ich dich begleiten, Druide? Nein, Asterix, bleib hier. Die Kraft hast du zwar vom Zaubertrank, aber Intelligenz und Schleue hast du von dir selbst. Es wäre furchtbar für uns, wenn wir dich verlieren würden. Außerdem bin ich ja gleich wieder da. Na gut. Eine alte Weise vor sich hinpfeifend geht Miraculix in den Wald. Und seine Ahnungen haben ihn nicht getrogen. Er stürzt in eine von den Römern angelegte Fallgrube, wird von ihnen gefesselt und in einem Netz ins Römerdorf getragen. Der Centurio ist sehr angetan davon, dass sein Plan zu funktionieren scheint. Nun, Druide, wirst du mir dein Geheimnis verraten? Sonst geht's dir noch gut, wie? Auch gut. Wir foltern den Druiden, dann wird er schon reden. Eine ganze Weile später. Ich denke, du redest. Ich denke, ich rede nicht. Noch eine Weile später. Das ist kein Spiel, Druide. Seit Stunden foltern wir dich und dir scheint das überhaupt nichts auszumachen. Doch, doch. Ich finde es ausgesprochen kurzweilig. Solide! Wenn du redest, mache ich einen reichen und mächtigen Mann aus dir. Nein. Ich gebe dir Sesterze. Viele, viele Sesterze. Nein. Und noch etwas. Wie lange wollt ihr mich eigentlich noch foltern? Hm? Ich habe schließlich Wichtigeres zu tun. Gegen die Zauberkräfte dieses Druiden bin ich machtlos. Und starrsinnig ist er. Asterix macht sich inzwischen Sorgen um Miraculix. Was ist los, Asterix? Drückt dich was? Der Druide wollte im Wald Misteln schneiden und ist immer noch nicht zurück. Ich gehe ihn suchen. Pass auf, du hast lange keinen Zaubertrank mehr getrunken. Bah, ich vertraue auf meine List. Damit werde ich ihn schon finden. Druide! Oh, Druide! Ein Stück weiter des Weges sitzt ein fahrender Viehhändler am Straßenrand und grübelt vor sich hin. Die Römerstraße. Da ist immer was los. Du siehst bekümmert aus, mein Freund. Bei allen Göttern. Was soll ich bloß machen? Ich bin Viehhändler, aber ich weiß nicht, ob ich meine Ochsen verkaufen soll. Denn wie käme ich dann wieder nach Haus? Ich hätte ja keine Ochsen mehr, die meinen Wagen ziehen. Sattlum, werde Wagenhändler. Verkauf den Wagen und kehr mit deinem Ochsen nach Hause zurück. Großartig, wunderbare Idee. Wie soll ich dir nur danken? Mit einer Auskunft. Hast du zufällig einen Druiden beim Mistelschneiden gesehen? Nein, ich habe nur einen Druiden im Netz gesehen. Den haben die Legionäre nach Kleinbonum geschleppt. Was? Fahr mich nach Kleinbonum. Aber das liegt nicht auf meinem Weg. Doch, Kleinbonum ist der größte Wagenmarkt der ganzen Gegend. Und jetzt ist dort gerade der Gebrauchtwagensalon. Hab ich ein Glück, dass ich dich getroffen hab. Und schon sitzt Asterix oben auf dem Wagen, den der Viehhändler nach Kleinbonum steuert. Bald darauf liegt das Römerdorf direkt vor ihm. Da liegt schon Kleinbonum. Warum versteckst du dich denn? Ach, ich will mir nur mit den Römern einen Spaß machen. Das ist gut. Spaß muss sein. Der Blödmann von Viehhändler ist ein Geschenk der Götter. Zunächst einmal geht dann auch alles gut. Die römische Wache wundert sich zwar über den vor sich hin kichernden Viehhändler, aber da er als harmlos bekannt ist, gibt es keine Probleme. Wir sind im Lager. Was ist jetzt mit deinem Spaß? Jetzt ist es zu spät. Ich warte bis morgen früh. Dann macht's mehr Spaß. Ach so, na gut. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Kurze Zeit später schläft der Viehhändler tief und fest. Asterix jedoch nicht. Er macht sich auf den Weg, um herauszufinden, wo der Druide festgehalten wird. Beim größten Zelt im Dorf hört er, wie im Inneren der Centurio selbst Gespräche führt. Wir müssen dem Druiden das Rezept des Zaubertranks abbringen. Damit sind wir unschlagbar. Wir gehen nach Rom und wir stürzen Cäsar. Dann bin ich der oberste Herrscher. Es ist ja alles sehr interessant. Aber damit weiß ich immer noch nicht, wo der Druide steckt. Ah, das Zelt dort drüben ist streng bewacht. Da muss er drin sein. Und jetzt? Naja, wer wagt, gewinnt. Ist gestattet? Ich will nur Miraculix, den Druiden, befreien. Er ist ein Freund von mir. Danke. Die Überraschung ist gelungen. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Die Römer haben Angst, dass Asterix bis zum Helm voller Zaubertrank ist. Da müssen sie natürlich erst einmal Verstärkung holen. Währenddessen im Zelt. Asterix. Alles klar, Miraculix? Oh, welch ein Wahnsinn von dir, oh Asterix, dich in die Höhle der römischen Wölfe zu begeben, bei Belisama. Ach was, Wir werden uns jetzt auf Kosten der Römer amüsieren. Ich habe da so ein paar Ideen. In aller Gelassenheit wartet Asterix auf das Erscheinen der Römer. Beim Jupiter! Blast Alarm! Ergib dich, Gallier, oder ich gebe meinen tapferen Legionären den Befehl zum Angriff. Ich werfe dir meine Waffe zu Füßen, Centurio, wie es Vercingetorix bei deinem Heerführer Cäsar tat. Und was geschieht? Vor lauter Angst werfen auch die Römer ihre Waffen und Schilde auf den Boden. Na, was ist? Ich ergebe mich. Mach schon was. Ich habe schließlich noch was anderes zu tun. Packt ihn, ihr Feiglinge, oder ich werfe euch im Zirkus den Löwen zum Fraß vor. Na, endlich. Die Römer stürzen sich auf Asterix und legen ihn ins Bett. Genau so, wie er es geplant hatte. Du hast ja nicht reden wollen, Druide. Vielleicht wird dafür dein Freund morgen unter der Folter gesprächiger sein. Out Cäsar, out Nihil. Alles oder nichts. Der hat keine Ahnung, wie gesprächig ich sein werde. Ich werde gesprächen, wie ich mein Lebtag noch nicht gesprächigt habe. Am nächsten Tag ist es soweit. Asterix und Miraculix stehen vor dem Centurio. Du da! Kennst du das Geheimnis des Zaubertranks? Ich? Nein. Zum letzten Mal, Druide. Gib mir das Rezept, oder ich lasse deinen Freund foltern. Ich fürchte die Folter nicht. Ich habe Vertrauen in die Courage meines Freundes Asterix. Das werden wir ja sehen. Auf den Tisch mit dem Gallier! Hol den Folterknecht! So geschieht es. Der Folterknecht eilt herbei und Asterix wird auf dem Tisch festgeschnallt. Das heißt, er soll festgeschnallt werden, denn kaum liegt er auf dem Tisch, da schreit er auch schon: Erbarmen! Erbarmen! Ich kann nicht mehr! Aufhören! Erbarmen! Um Teutates Willen, hört auf! Ich kann diese Schreie nicht länger ertragen! Ich sage alles! Aber er hat doch noch gar nicht angefangen! Nun gut, lass ab, Mann! Wie schade! Also, Druide, gib uns das Rezept, sonst geht's deinem Freund schlecht. Erbarmen! Ich werde den Zaubertrank vor deinen Augen brauen, aber ich brauche dazu allerlei Zutaten aus dem Wald. Du sollst alles haben, was du brauchst. Eine Eskorte für den Druiden. Der andere Gallier bleibt als Geisel hier. Mit Misteln, Wurzeln, Gräsern und Feldblumen kehrt die Eskorte ins Lager zurück. Dann wird ein Kessel herbeigeschafft und ein Feuer entzündet. Eine Prise Salz, eine Spur Pfeffer, köcheln lassen. Ja, ja, schneller, schneller. Es fehlt etwas sehr Wichtiges. Was denn? Erdbeeren. Erdbeeren? Um diese Jahreszeit? Natürlich, das ist nicht einfach. Man könnte warten bis... Nein. Schnell, schick Boten aus, ich brauche Erdbeeren. Erdbeeren! Stantepede, sofort! Wir warten ganz so lange. Und trinken ein Gläschen. Asterix, deine Ideen sind pfiffig. Deine Idee, sie in die Erdbeeren zu schicken, war auch nicht übel. So machen wir jetzt ein wenig Ferien auf Cäsars Kosten. Tage später. Die Boten kehren zurück. Ohne Erdbeeren. Allesamt. Doch halt! Tullius Oktopus fehlt noch. Und tatsächlich, er hat ein kleines Schälchen Erdbeeren dabei, für einen Wucherpreis von einem griechischen Händler erstanden. Ja! Her damit! Diesmal gilt's. Zur Belohnung kriegst du Urlaub und darfst nach Rom in den Zirkus. Oh, ich darf in den Druide, Zirkus. Hier sind die Erdbeeren, die du für deinen Zweck verlangt hast. Wie findest du die, Asterix? Nun, besonders schön sehen die nicht aus. Naja, nicht schlecht. So? Wenn ich es mir recht überlege, diese Erdbeeren waren exzellent. Ja, genau die brauche ich. Besorgt mir bitte noch mehr davon. No. Ihr habt meine Erdbeeren aufgefressen und jetzt habt ihr keine Erdbeeren mehr und wollt noch mehr Erdbeeren. Ich hab's langsam satt. Jetzt reicht mir. Na, na, na, beruhige dich. Du sollst deinen Zaubertrank haben. Aber ja doch. Es geht auch ohne Erdbeeren, nur schmeckt er dann eben nicht so gut. No. Außerdem geben Erdbeeren einen Nachgeschmack. Langsam beruhigt sich der Centurio wieder. Endlich geht es weiter mit dem Brauen des Zaubertranks. Fertig. Braucht nur noch heiß serviert zu werden. Ja, gib her. Halt! Wer beweist mir, dass diese Brühe nicht vergiftet ist? Beim Jupiter. Wenn es dich beruhigt, will ich die Suppe gerne trinken beim Teutates. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wenn dieser Trank echt ist, verzehnfachen sich deine Kräfte und du wirst unbesiegbar. Freiwillige vor! Ich hab gesagt, Freiwillige vor! Das kennen wir ja schon. Keiner meldet sich. Aber diesmal muss nicht Caligula Minus dran glauben, sondern der Viehhändler. Nun, mein Gutester, wie geht's dir? Mir? Ja, dir. Mir geht's nicht gut. Unterwegs habe ich einen getroffen, der mir gesagt hat, ich könnte in Kleinbonum meinen Wagen verkaufen. Aber kein Mensch will meinen Wagen kaufen und ich brauche doch meine Ochsen. Hier. Der Kleine da ist an allem schuld. Ich komme bei deiner Geschichte zwar nicht ganz mit, aber zum Trost koste mal von dieser Suppe hier. Nein, danke. Ehrlich nicht. Außerdem muss ich jetzt weiterfahren und versuchen, den Wagen im Nachbarlager Barbaorum zu verkaufen. Trink! Schon gut, schon gut. Na? Ja? Und, was glaubst ihr denn alle so? Habt ihr noch nie einen Wagenhändler Suppe trinken sehen? Nachdem du von der Suppe getrunken hast, bist du der stärkste Mann der Welt. Ich? Ist das ein Spaß? Ist das ein Spaßvogel? Das werden wir gleich sehen. Verhau irgendwen. Aber ich bin doch keinem böse. Freiwillige vor zum Verhauen! Ich erwarte etwas mehr Begeisterung, wenn ich sage, Freiwillige vor! Ich melde mich freiwillig. Du? Das ist eine großartige Idee. Hau zu. Los, hau zu. Also gut. Hat's sehr wehgetan, Asterix. Ich hab geglaubt, der Himmel fällt mir auf den Kopf. Gut, wenn man mich nicht mehr braucht... Der Viehhändler ist zufrieden. Jetzt ist er stark, kann endlich seine Ochsen verkaufen und den Wagen selber ziehen. Keiner hat mitbekommen, dass Asterix nur so getan hat, als wenn der Viehhändler stark wäre. Und weil der Viehhändler jetzt das Dorf verlässt, sieht keiner, dass bei ihm die Haare plötzlich wie verrückt wachsen. Also stürzen sich alle Römer auf den vermeintlichen Zaubertrank. Kurz darauf kommt die Erkenntnis. Sie sind ja gar nicht stark. Und auch sie verfügen plötzlich über wallende Bärte und Frisuren. Was ist das für ein Zaubertruide? Das ist ein altes Haarwuchsmittel mit hervorragender Wirkung. Euer Haupt- und Barthaar wird überhaupt nicht mehr aufhören zu sprießen. Ja, ich bringe euch um. Gebt mir sofort ein Gegenmittel. Wenn du uns umbringst, wer braucht dir dann dein Gegenmittel? Außerdem sind wir für heute schon etwas müde. Und ziehen uns in unser Zelt zurück. Der Centurio muss bis zum nächsten Tag warten. Ich muss mit dir verhandeln, Gallier. Verhandeln, aber ohne lange Haarspalterei. Ja, ich kann das Wort Haare nicht mehr hören. Haar, genau verstanden. Nein, lauf nicht weg. Gut, du hast also ein Haar in der Suppe gefunden. Das ist eine haarige Angelegenheit, aber kommen wir zur Sache. Auf. Ich gebe mich geschlagen. Gebt mir ein Gegenmittel und ich gebe euch die Freiheit. Ja, nur habe ich keine Lust zu arbeiten. Unser Druide hat's in der Hand, dass die Römer stets am Ende Haare lassen. Na, na, na, na, nicht verzweifeln, Centurio. Ich habe schon eine Lösung. Ich muss nur ein paar Zutaten im Wald holen. Ich gebe euch eine Eskorte mit. Miraculix weiß, dass die Wirkung des Haarwuchsmittels nicht lange anhält. Also müssen sie sich etwas einfallen lassen, damit sie ungeschoren aus dem Römerdorf herauskommen. Der Trick ist genial. Schau, Asterix, mein Freund. In dem kleinen Kessel habe ich Zaubertrank für uns beide gebraut. Wir werden nämlich viel Kraft brauchen, um hier rauszukommen. In dem großen Kessel koche ich das Gegenmittel. Wasser, einen Markknochen, Gemüse und Salz. Ja, wenn wir schon vor den Römern kosten müssen, soll das Süppchen wenigstens schmackhaft sein. Bald darauf heißt's: Suppe passen! Und dann geht's rund. Natürlich will der Centurio Asterix und Miraculix nicht entkommen lassen, nachdem alle Römer von dem angeblichen Gegenmittel getrunken haben. Also stürzen sie sich auf die beiden. Mit dem zu erwartenden Ergebnis. Nichts wie weg, bevor sie wieder zu sich kommen. Gerade jetzt, wo es anfängt, Spaß zu machen. Was ist das? Römer, haufenweise Römer. Von daher kommen auch welche. Und von da, das Lager ist umzingelt. Die Verstärkung kommt genau im rechten Augenblick. Jetzt wird's brenzlig. Diesmal werde ich euch aufspießen lassen, Gallia. Oh, Gaius Bonus, du wirst im Zelt erwartet. Dringend. Dringend? Dringend. Und wer wartet im Zelt auf Gaius Bonus? Cäsar höchstpersönlich, der gekommen ist, um zu sehen, wie weit der Centurio mit seinen unbeugsamen Galliern ist. Da Gaius Bonus offenbar nicht sehr weit gekommen ist, will Cäsar auch hören, was Asterix dazu zu sagen hat. Gaius Bonus war ganz wild darauf, das Rezept eines Zaubertranks zu bekommen, der ihn unbesiegbar gemacht hätte und ihm den Weg zu Cäsars Thron geebnet hätte. Ich kann alles erklären. Aber Cäsar kann auf eine Erklärung dieses machtgierigen Centurios verzichten. Er schickt ihn stattdessen zum Rasieren. Und dann in die innere Mongolei, wo es aufständische Barbaren geben soll. Den beiden Galliern schenkt er die Freiheit. Aus Dank dafür, dass sie ihn über die Pläne von Gaius Bonus aufgeklärt haben. Im Dorf der Gallier wartet man schon gespannt auf die Rückkehr der beiden Abenteurer. Beim Teutates, da sind sie! Und die ganze Nacht hindurch feiern die Gallier unter dem klaren Sternenhimmel im hellen Mondschein ihre Helden, die mit List, Zauberkraft und mit Hilfe der Götter ihre Feinde besiegt haben. Ich hätte gern noch einen Wildschwein.